Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Synchronsprecher-Interviews. Diesmal Ausgabe 9 und ich begrüße Dennis Seemann. Hallo. Hallo. Ja, ihr kennt ihn bestimmt als Rin Okumura aus dem Anime Blue Exorcist oder als Akira Kaburagi aus Dance in the Vampire Bond. In Summer Wars hat er mitgesprochen, in Bleach als Toshiro und in einigen mehr. Ja, Dennis. Danke, dass du bei dem Interview dabei bist. Ich habe zu danken, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und dann starten wir direkt mal mit der ersten Frage, würde ich sagen. Und die lautet, wie bei allen anderen auch, wie bist du denn überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Wie ich zum Synchronsprechen gekommen bin, das ist immer so eine ganz abenteuerliche Geschichte bei mir, weil ich ein Quereinsteiger bin. Das heißt, ich habe mich damals halt schon für Synchro und Sprache sehr interessiert und auch für Animes. Und dann lag es halt nahe, dass ich halt auf einem Workshop, ich glaube, das war im Jahr 2006 auf der Animagic, doch, 2006 auf der Animagic, war ich da auf einem Workshop, auf einem Synchron-Workshop mit dabei. Das wurde damals von einem Tonstudio geleitet, das war Circle of Arts. Und die hatten dann diverse Szenen aus irgendwelchen Serien, ich weiß gar nicht mehr genau welche. Und dann hatten sie halt gefragt, wer denn mal sich den Mut nimmt und da mitsprechen möchte. Und dann habe ich mich gemeldet. Und was ich nicht wusste, ist, dass wohl auch unter den Zuschauern ganz hinten in der Reihe, ich saß irgendwie ganz vorne und ganz hinten, vorletzte Reihe, waren auch noch drei andere Herren von einem anderen Tonstudio mit dabei. Und dann habe ich halt meine Sachen da gesprochen, damals noch auf Hobby-Ebene. Und ich habe mich wohl so gut gemacht, dass die davon halt sehr angetan und begeistert waren. Und nach dem Synchron-Workshop kamen dann diese drei Männer auf mich zu und meinten dann, ob ich nicht mal Interesse hätte, an einem Casting teilzunehmen und dass sie doch eigentlich sehr beeindruckt gewesen sind. Und ja, das habe ich mir dann nicht nehmen lassen und bin dann eine Woche später dann zum Tonstudio hin und habe dort dann ein Casting gemacht. Und so ist das Ganze halt ins Rollen gekommen. Man spricht halt am Anfang etwas kleinere Rollen oder Menge, Ensemble, irgendwelche Leute im Hintergrund. Dann wird man etwas bekannter und die Leute wissen, was du mit deiner Stimme machen kannst und so kriegst du halt immer dann mehr Rollen, mehr Jobs und so kam das Ganze halt ins Rollen. Also wie gesagt, Quereinsteiger und da hatte ich ziemliches Glück, mit dabei zu sein. Und wie alt warst du, als du das erste Mal dann wirklich richtig gesprochen hast im Studio? Das war auch 2006, da war ich dann 22, genau, mit 22. Was fällt dir denn bei dem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Was leicht und was nicht? Leicht fällt mir... Oh nee, ich fange erstmal mit dem, was mir nicht so leicht fällt. Ja. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist bei mir aber so. Und zwar finde ich nicht so leicht, Leute zu sprechen, die ganz normale Konversationen führen. Also wirklich, ich will da immer so ein bisschen Spiel mit reinbringen. Halt Leute, es fällt mir halt ein bisschen schwer, Leute zu spielen, die halt so... Also alltäglich so ein bisschen so ganz normal monoton sprechen und so, weil ich da immer jemand bin, der so ein bisschen halt Spiel reinbringen möchte und so. Klingt banal, ist bei mir aber so. Da muss ich dann vielleicht nochmal ein zweites Take hinterher setzen oder so, wenn es halt nicht ganz, ich weiß nicht, also diese ganz monotonen, banalen Sachen aus dem Alltag. Ja. Und wenn dann halt irgendwie so quirliges Zeug, also wie gesagt, jetzt Anime, diese quirligen Helden und laut und schreien und kämpfen und so, finde ich halt einfacher als wirklich dieses, was eigentlich leichter sein müsste, dieses banale Alltägliche. Das ist bei mir so ein komischer, weiß ich nicht, das ist bei mir halt so. Und was leicht? Dann also die Action geladen. Also leicht Sachen. Halt, genau, Action geladen, wenn man dann halt wirklich rumschreien muss, kämpfen muss, wenn es irgendwie traurig ist, rumheulen, weinen, verrotztes Gesicht und so weiter. Also das fällt mir halt wirklich, wirklich leicht. Also da habe ich nicht wirklich Probleme mit. Gibt es denn eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder etwas, was du dir gar nicht vorstellen kannst zu sprechen? Was ich gerne mal sprechen würde, wäre so ein richtiger Badass, so ein richtiger Bösewicht, der wirklich, oder so ein Psychopathen, das hatte ich bis jetzt noch nicht, nee, also ich glaube, das Böseste, was ich mal sprechen durfte, war, glaube ich, in Black Blood Brothers, ziemlich am Anfang, das war auch so einer, das war, glaube ich, ein Assassine oder irgendein Kopfgeldjäger, so ein kleinerer Knilch, aber der war auch nicht wirklich böse, ja. Also wie gesagt, also was ich wirklich mal gerne sprechen würde, wäre mal so ein richtiger Badass, der wirklich den Helden oder die Heldentruppe an die Gurgel gehen möchte und die Kehle aufschlitzen möchte und der so wirklich abgrundtief böse und ich sag mal abgefuckt ist. Ja. Das würde mir bestimmt sehr viel Spaß machen. Das würde ich gerne mal sprechen. Was ich mir nicht vorstellen könnte zu sprechen, wüsste ich jetzt nicht. Sagen wir mal, Hardcore-Pornos. Okay. Um es mal auszudrücken. Also, ja, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, nein. Die ja tatsächlich auch synchronisiert werden, das wissen ja auch nicht viele. Genau, die müssen auch synchronisiert werden. Unangenehme Sache. Weil sie ja so, genau, weil sie auch so eine gute Handlung haben. Ja, und, genau. Nein? Muss deswegen, jeder diese tiefgreifenden Dialoge verstehen können, ne? Genau. Was ist denn der größte Unterschied zwischen realen Filmen, Serien und eben Anime oder Zeichentrick? Bei Anime ist es halt ziemlich, du hast halt die gezeichneten Charaktere, die halt ziemlich überspitzt halt gezeichnet sind. Also da kannst du wirklich viel mehr spielen. Du musst das Ganze halt wirklich immer, du musst quasi bei Anime immer etwas mehr geben, als wie bei Realfilm oder Realserie, weil du halt nicht so viel Emotionen im Gesicht der Figur hast, weil es ist ja gezeichnet. Und wenn es halt nicht so gut animiert jetzt ist, es gibt ja halt ein paar Serien, die halt, ich sag jetzt mal, Studio Ghibli sind halt sehr gut animiert, da würde es wahrscheinlich leichter fallen. Und dann halt so, gibt ja ein paar Serien, die halt so hölzern in der Animation sind, wo der Mund sich auf und zu schließt und du hast da nur Klapperer, bap, bap, bap, bap, bap, und da musst du dann halt wirklich drauf sprechen und das dann noch mit Emotionen. Das ist halt der Unterschied zu real, weil du wirklich im Real hast du wirklich einen Schauspieler und da kannst du halt viel mehr oder genauer abrufen, weil du ja die Emotionen ja schon von ihm hast. Also du siehst quasi in einem Schauspieler, finde ich, die Emotionen genauer, besser und eher als wie in einer gezeichneten Figur. Das ist quasi, finde ich, der Unterschied. Was gefällt dir denn am meisten am Synchronsprechen? Am meisten gefällt mir, dass der Beruf halt so vielseitig ist. Du hast mit viel, viel netten Leuten zu tun, sei es jetzt auf Cons oder wirklich dann in den Studios, wenn Publisher dabei sind, die das Ganze abnehmen. Du hast dann noch die Regieleute, den Tonmeister. Und wenn du halt mit so vielen Leuten, die halt wirklich kreativ an die Sache rangehen, mit so viel Elan und so, an so ein Projekt rangehen und du bist ein Teil davon, also ist das schon halt ziemlich cool, wenn du da wirklich die Ehre hast oder so auserwählt zu werden durch Castings und mitsprechen darfst oder generell eine Rolle da in einer Serie zu bekommen, die halt wirklich bei den Fans beliebt ist. Und das finde ich halt wirklich halt cool an dem Beruf, dass es halt wirklich vielseitig ist. Du kannst in relativ viele Rollen hineinschlüpfen, relativ viele Facetten abrufen, von Helden, von Leuten, denen es halt schlecht geht, von irgendwelchen Bösewichten, von, ja, wie gesagt, also die ganze Palette reicht halt wirklich von A bis Z durch und das ist halt das Coole an dem Beruf. Welchen Synchronsprecher zählst du denn zu deinen persönlichen Favoriten, beziehungsweise gibt es vielleicht auch jemanden, den du gerne mal treffen würdest? Ja, da gibt es zwei Favoriten bei mir und zwar ist das Dennis Schmidt-Voss und Simon Jäger. Die beiden finde ich hammergeil, machen ihren Job mega gut und von denen kann ich einfach nicht genug bekommen, wenn ich irgendeine Serie anfange, auf Deutsch gucke und einer der beiden spricht da mit oder irgendeinen Film. Wenn es mal wieder irgendwie was gibt mit Josh Hartnett oder so oder Matt Damon, der von Simon Jäger halt synchronisiert wird, freue ich mich halt immer schon drauf und die beiden finde ich halt einfach gut und ja, würde auch nichts dagegen haben, die mal im realen Leben zu treffen. Wir haben ja vorab schon mal über Dexter gesprochen, ne? Genau, einer meiner Lieblingsserien, wo Dennis Schmidt-Voss halt auch die Hauptrolle spricht und Daumen hoch, Hut ab, super gut. Okay, finde ich auch, auf jeden Fall. Ja. Sprichst du denn lieber als alleine oder als Ensemble und was sind denn die größten Unterschiede? Meinst du jetzt Ensemble also ich meine jetzt eigentlich Nebencharaktere oder mit mehreren in der Kabine? Nee, ich meine mit mehreren in der Kabine, genau. Ach so, das ist generell halt sehr wenig, dass man halt zu zweit oder als Gruppe in der Kabine steht. Also normalerweise, ich sag mal in 90% aller Fälle, 95% aller Fälle, stehst du halt alleine in der Kabine. Wenn es das Projekt zulässt oder die Zeit es zulässt, gibt es auch manchmal Situationen, wo du halt mit zwei oder mehreren in der Kabine stehst. Da hatte ich halt nur eins bis jetzt und das war Dance in the Vampire Band, wo ich mit der Rike Werner zusammen die beiden Hauptrollen aufgenommen habe, aber auch nur in längeren Dialogen war das damals, weil der Regisseur meinte, das wird dem Spiel gut tun. Also es kommt halt realer und echter rüber, wenn man sich halt abwechselt wirklich und dem anderen wirklich zuhört. Aber normalerweise ist das so, dass du halt gebucht wirst und dann kommst du in die Kabine und nimmst deinen Part alleine auf. Und entweder hörst du dann schon deinen Dialogpartner, der zuvor da war, eine Woche oder ein paar Tage vor dir, oder du hörst halt noch gar nichts und musst halt die Vorgaben liefern und der muss dann halt quasi ein paar Tage später drauf antworten, wenn er im Studio ist. Mhm, okay. Gab es denn bereits ein oder mehrere besondere Erlebnisse, also sowohl im Positiven als auch im Negativen? Positiv in dem Sinne, ja, ich sag mal, jeder Job im Tonstudio ist eine positive Erfahrung. Negativ wird mir jetzt gar nicht wirklich was einfallen. Ich überlege gerade, negativ eigentlich nicht. Also ich kann nur von meinen Erfahrungen als positiv ausgehen. Also negativ hatte ich jetzt noch wirklich kein Ereignis jetzt irgendwie, sei es Tonstudio, Publisher oder sowas. Also die sind da immer alle ganz zuvorkommend und wüsste ich jetzt nicht. Also hauptsächlich positiv alles und ja. Ja, das ist doch schön, so soll es ja auch sein. So soll es auch sein, das stimmt. Man soll ja Freude an seinem Beruf haben. Richtig. Wie siehst du denn den Stand der und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Da muss ich sagen, also jetzt im Bereich Anime finde ich, dass sich das in den letzten, ich sag mal, 2-3 Jahren wirklich großartig gebessert hat. Aha. Wenn ich da noch damals ein paar Animes sehe, okay, jetzt gibt es immer noch, ich sag mal, ein paar schwarze Schafe, da komme ich vielleicht später drauf zu sprechen. Gerne. Ja, im Bereich Anime finde ich, dass wir großartige Arbeit leisten, also in den meisten Projekten. Ich nehme jetzt einfach nur mal als 2 Beispiele, finde ich zum Beispiel die Synchro von Death Note oder Black Lagoon, finde ich hervorragend. Also wirklich Daumen hoch an alle Beteiligten, die da mitgesprochen haben oder an den ganzen Tonstudio-Leuten, die das zustande gebracht haben. Also das ist wirklich nicht einfach. Also wenn man sich mal genau mit befasst und mit der ganzen Materie, dann wird man sehen, dass das Ganze, sowas auf die Beine zu stellen, halt nicht wirklich einfach ist. Mit den Informationen, die man halt von den Japanern bekommt und so, das Ganze dann wirklich halt großartig umzusetzen. Also ist es schwer, aber ich finde, im Bereich Anime machen wir uns da wirklich gut und ich sag mal, besser auch als andere Länder. Wenn ich jetzt ins Reale, also in den realen Bereich wechsle, da gibt's dann ja zum Beispiel Polen, die irgendwie ihre Serien und ihre Filme im Fernsehen von einem Sprecher übersprechen lassen quasi. Die haben dann irgendwie eine Serie, habe ich mal gesehen. Ich hatte irgendwann mal einen polnischen Kanal, ich weiß nicht, wie er hieß, Polsat 1 oder Polsat 2, den konnte ich damals empfangen. Und ich war schockiert oder wirklich, ich war zutiefst schockiert, dass ich da dann wirklich Originalserien, also Originalfassung, ein ganzer Film wirklich, der da lief und dann wurden halt alle männlichen von einem Typen gesprochen, nicht gesprochen, also weder ohne Spiel noch ohne Emotionen, das wurde einfach drüber gelabert wirklich und die Frauen wurden halt von einer Sprecherin dann synchronisiert, wirklich auch nur drüber gesprochen, ganz banal vorgelesen, also im Hintergrund ganz leise hat man diesen O-Ton gehört, das Amerikanische, den englischen Schauspieler. Wie in so Dokus öfter. Ja, genau. Und dann hast du wirklich diesen polnischen Typen und die polnische Frau darüber sprechen gehört, aber wirklich ohne jede Emotion und so. Und das haben wir ja hier wirklich gar nicht. Also wir haben eine Synchronbranche, die wirklich gewachsen ist und wir können uns eigentlich wirklich glücklich schätzen, diesen Luxus halt zu haben, dass wir wirklich zwischen O-Ton, wenn einige es wünschen, halt den O-Ton zu gucken, die sollen sich dann den O-Ton angucken. Aber für andere, die der englischen Sprache halt jetzt halt nicht so mächtig sind, dass die wirklich den Luxus haben, wirklich auf Deutsch wirklich ihre Serie oder ihren Lieblingsfilm zu gucken. Das haben andere Länder halt nicht. Von daher finde ich das eigentlich relativ von uns klasse, dass wir da halt wirklich so viel Freiraum haben und dass wir so eine gute Synchronbranche hier in Deutschland haben. Was hältst du denn davon dann, wenn man Prominente vors Mikrofon stellt, um eben einen Film zu pushen vom Marketing jetzt aus? Ja, das ist immer so eine Sache. Manchmal klappt es, manchmal finde ich, klappt es nicht. Wo es zum Beispiel nicht klappt, ist zum Beispiel in der Gestiefelte Kater, wo Elton Humpty Dumpty dieses riesige Ei da spricht. Ja. Habe ich mir beide Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie er das, ich, keine Ahnung, wie sie auf Elton gekommen sind, wahrscheinlich, ich weiß nicht, höchstens noch vom Aussehen, nicht von Elton, aber ich habe keine Ahnung, wie man da auf Elton kommt und ja, da kann man auch wirklich einen normalen Synchronsprecher dann wirklich für besetzen oder da muss man jetzt keinen Prominenten für auf die Rolle setzen. Es gibt natürlich auch Prominente, die halt abseits von diesem ganzen Pushing, Marketing halt besetzt werden, weil sie halt wirklich schon auch schauspielerisch was drauf haben. Ja. Wie zum Beispiel in Harpe Kerkeling oder so, wenn er Kung Fu Panda gesprochen hat oder jetzt hier in Frozen, den Schneemann. Das hat halt gepasst. Oder Anke Engelke in Findet Nemo auf Dory fand ich auch super. Oder auch in Simpsons. Genau, Simpsons, die neue Marge Simpson. Genau. Finde ich super. musste man sich zwar erst dran gewöhnen, weil man natürlich jahrelang nicht Anke Engelke drauf gehört hat, aber gewöhnt man sich ein. Sie macht ihren Job halt hervorragend, weil sie auch wirklich halt das spielen kann. Und wenn dann halt, oder wie hieß dieser Film damals, wo hier Tokyo Bill Dings mitgesprochen hat, der hatte doch auch mal irgendwie so ein... Ach hier, dieses Arthur und die Minimoys oder so? Genau, dieses komische... was mich da irgendwie an so kleine Gnome erinnert. Ja, genau. Das fand ich auch unmöglich, wie man ihn da drauf besetzen konnte. Aber das war wahrscheinlich wirklich nur, weil die sich gedacht haben, okay, diesen Animationsfilm, den guckt sich wahrscheinlich keiner an. Und zu dieser Zeit war halt Tokyo Hotel wirklich am Boom. Und alle Mädels wollten hier Tokyo Hotel sehen und hören. Und dann haben sie sich gedacht, komm, holen wir den Bill ans Mikrofon und pushen mit seinem Namen halt unseren Film, den so wahrscheinlich keiner hätte angucken wollen. Aber sowas, manchmal, wie gesagt, manchmal klappt es, manchmal nicht. Wenn es halt jetzt wirklich nicht nur um den Film zu pushen, halt wirklich so angesehen wird, dann finde ich das okay, wie gesagt. Was hältst du denn dann von der Michael-Bulli-Herbig-Crew in Toy Story? Fand ich eigentlich ganz in Ordnung, fand ich ganz cool. Also war okay, ne? War doch, glaube ich, die Ken-Puppe, ne? Der Dinosaurier, glaube ich, oder? Ja, Michael-Bulli-Herbig war ja dann Woody, ne? Genau, Woody. Ich meine, Christian Tramitz war, glaube ich, Ken. Und wie heißt er nochmal? Der dritte im Bunde von den von der Bulli-Truppe. Ich weiß es gerade nicht. Fällt mir jetzt auch gar nicht an. Aber ich meine, er hat, glaube ich, den Dinosaurier gesprochen, den Grünen. Das fand ich ganz in Ordnung. War nicht schlecht. Fand ich gut. Nur schade, dass dadurch dann ja auch nicht die Sprecher von Toy Story 1 und 2 erhalten blieben, ne? Das stimmt. Warum allerdings da dann halt umgeswitcht worden ist auf die anderen Sprecher, gut, aber das sind wahrscheinlich immer irgendwelche internen Gründe, die wir wahrscheinlich nie zu Gesicht oder zu Ohr bekommen. Also ist natürlich schade dann wirklich, wenn dann halt so ein Bruch gemacht wird. Gab ja auch, glaube ich, wenn wir wieder auf Dexter eben kurz zurückkommen, irgendwie, ich glaube, in der 6. oder 7. Staffel wurde ja auch mal irgendwann dann ein Sprecher gewechselt für ein, zwei Episoden, dann kam der alte Sprecher wieder, was einen natürlich dann voll rausreißt, aber da weiß man natürlich halt nie, warum oder was der Grund halt dafür war. Nee. Aber gut, klingt halt nie schön dann, aber wenn es dann wirklich doch im Endergebnis halt von Toy Story 3 halt gut klingt, dann soll es so sein. Da können wir gleich an die nächste Frage anknüpfen. Was hältst du denn davon, wenn jemand Aussagen trifft wie die Synchronisation ist schlecht oder der Originalton ist immer besser? Kann man das dann vergleichen? Ja, besonders im Bereich Anime kriege ich das ja mit. Ich muss dazu sagen, halt, ich finde im Bereich von Realfilm und Serien kriege ich das relativ wenig zu lesen oder wenig zu hören irgendwie. Das ist wirklich nur Bereich Anime, wo da die ganzen Fans dann auf die Barrikaden gehen und dann wirklich sagen, ja, die Synchro ist scheiße und so grottig. Das Komische finde ich aber halt immer daran, dass dann anhand von einem, weiß ich nicht, 30-sekündigen Trailer, wo dann wirklich drei Sprecher gerade einen kurzen Satz von sich geben, dass dann anhand dieses 30-sekündigen Trailers wirklich dann hunderte von Fans schon die ganze Serie schlecht machen oder die Synchro einer 26-teiligen Serie oder anhand von 30 Sekunden kann man, finde ich, sich noch kein genaues Bild machen. Da kann sich noch so viel ändern. Oftmals ist es auch so, dass dann der Trailer separat eingesprochen wird. Da sind dann halt die Sprecher im Studio, nehmen diesen einen Satz auf, wissen noch gar nichts von ihrer Rolle, wissen noch gar nicht, worum es in dem Film geht und sprechen dann diesen einen Satz ein. Natürlich klingt der manchmal aus dem Kontext gegriffen und klingt dann nicht so wie in der Serie, aber anhand wirklich von 30 Sekunden oder sei es mal einer Minute irgendwie halt eine ganze Serie halt zu verurteilen, weil jetzt drei Sätze nicht gefallen, finde ich halt ein bisschen hart. Und das bekomme ich halt mit, dass es wirklich immer nur im Bereich Anime halt ist. Das braucht manchmal nicht mal einen Trailer. Das reicht schon eine Bekanntgabe einer Lizenz. Da wird schon gesagt, ach, deutsche Synchro wird eh scheiße. Ja, genau. Das, also das braucht nicht mal einen Trailer manchmal. Da gibt es so gewisse Leute, naja, das ist schon... Ja, das finde ich auch generell dann wirklich traurig, dass man, es wurden ja auch damals, ich glaube, wer hat das gemacht, Universum-Anime, ich glaube, Kase auch am Anfang, die haben ja noch damals Sprecherlisten dann veröffentlicht im Internet, auf Facebook und so, wo ja die Hauptrollen dann aufgelistet waren, weil die Leute ja Sprecherlisten haben wollten. So, das gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr, weil sobald ja eine Sprecherliste damals 5 Minuten lang online irgendwo im Netz zu finden war, kamen wieder hunderte, 200, 300 Fans an von dieser Serie, also die Hardcore-Fans, und haben sofort gesagt, nee, wie kann man nur den Sprecher nehmen und der soll doch besser bei, keine Ahnung, bei dem Schauspieler bleiben und dem Schauspieler, seine Stimme kann ich mir gar nicht auf diese Rolle vorstellen und so. Die haben noch nicht einen Satz gehört und verurteilen direkt die ganze Synchro. anstatt einmal irgendwie sich dann, weiß ich nicht, ein, zwei Folgen dann anzugucken und dann zu urteilen. Ich meine, man kann nach drei Folgen immer noch sagen, okay, die Synchro ist jetzt nicht optimal, aber dann wirklich zu sagen oder dann wirklich schon ins, ich sag mal, ins Beleidigende zu gehen, finde ich halt ein bisschen schade. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder den Anime auch vorher an? Meistens weiß ich das ja gar nicht vorher. Wenn ich gebucht werde, heißt es bei mir, also in wirklich den meisten aller Fällen, wir möchten dich für eine Serie oder wir möchten dich für Projekt, dann kommt irgendein Projektname, der aber noch gar nichts mit der Serie zu tun hat und so. Also du weißt quasi im Sinne meistens gar nicht vorher, um was es halt wirklich geht. Bei Blue Exorcist war es jetzt so, dass sie mich zum Casting eingeladen haben und durch das Casting wusste ich halt, um welche Serie es sich handelt. Ich kannte Blue Exorcist vorher nicht, hatte davon gehört, hatte mir auch, glaube ich, im Vorfeld damals ein paar Bilder angeguckt, als die in Japan lief. Und dann, als das Casting war, habe ich mich natürlich dann mit der Serie befasst, habe geguckt, bei Rin Okumura, wie ist der drauf, was macht der so, was kann der so, um was handelt überhaupt die Serie. Okay, es geht um Dämonen und Dämonenjäger und so weiter, kommen Monster vor und es geht um diese Schule, wo die drauf müssen. Und der ist so ein bisschen so ein flapsiger Held, vorlaut und so weiter. Dann versuche ich halt natürlich schon, mich im Vorfeld halt ein bisschen zu informieren. Da bin ich nicht dann wirklich halt uninformiert oder ins kalte Wasser geschmissen werde. Weil ich finde halt immer ein bisschen Vorbereitung macht das Ganze dann ein bisschen einfacher, den Einstieg. Weil ansonsten hat man dann meistens, wenn man halt keine Info bekommt, du bist dann im Studio, wirst eingeladen und dann heißt es, okay, wir haben dich jetzt für Rolle XY, dann sagt dir der Regisseur eben kurz ein paar Sätze aus, ich weiß nicht, von irgendwelchen Anime-Seiten, wo dann irgendwie die Zusammenfassung der Figur steht und dann, ja, geht's auch schon sofort los und du weißt aber noch wirklich nichts über die Person, du hast nur diese Inhaltsangabe und dann fällt's halt immer ein bisschen schwieriger am Anfang, dann ist es am Anfang immer ein bisschen holpriger, aber das legt sich damit im Laufe der ersten ein, zwei Episoden, dann weißt du halt, wie der Charakter drauf ist. Okay. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Im realen Leben, so auf der Straße oder in irgendwelchen Geschäften nicht. Also wenn das dann passiert, dann ist das wirklich auf den Conventions, auf den Messen, wie Konichi, Animagic, wo ich dann da bin. Wenn ich dann irgendwie mit anderen rede, dann wird mir auf die Schulter getippt oder dann kommen Leute an, oh, bist du nicht oder hast du nicht gesprochen oder wir haben gerade hier Blue Exorcist oder wir haben gerade den Bleach-Film gesehen, bist du nicht Toshiro Hitsugaya und so. Also ja, in 100% aller Fälle auf Messen, aber ansonsten so jetzt beim Bäcker oder beim Elektrohändler nicht. Gab es denn schon mal eine Rolle, in der du dich fehlbesetzt gefühlt hast? Ja, gab es wirklich schon mal, aber allerdings waren das dann keine Hauptrollen, das sind dann immer so, das waren dann so Menge, Ensemble, irgendwelche Leute im Hintergrund oder die nur einen Satz haben. Wenn zum Beispiel, wenn du halt mal gerade irgendwie dann bei einem Projekt irgendwie eine Nebenrolle hast, dann heißt es manchmal auch, sprech nochmal eben kurz hier Typen Z. So, dann guckst du eben kurz, dann kriegst du das Bild vorgespielt und dann ist der Typ Z aber irgendwie so ein 50 Jahre alter dicker Opa mit Vollbart. Und dann denke ich mir, okay, wie soll ich jetzt diesen 50 Jahre alten dicken Opa mit Vollbart sprechen? So, dann kriegst du das ja vorgespielt und dann hört er sich natürlich, so, und dann versuchst du annähernd irgendwie auch nur 20 Jahre älter zu klingen und dann passiert es manchmal, dass ich dann denke, wirklich, ey Leute, wie kommt ihr jetzt bitte auf diesen Opa oder weiß ich nicht, irgendwie so einen arschtiefen, rauchigen, kratzigen Typen und meine Stimme ist ja jetzt nicht wirklich alt oder weiß ich nicht oder tief oder so, und dann versucht man natürlich da dran zu kommen und versucht dann, ja, hast du mal eine Kippe, Alter? Und das klingt dann meistens immer halt so ein bisschen aufgesetzt, dann denke ich mir halt immer, gut, passe ich vielleicht nicht ganz drauf, aber es sind zum Glück dann halt wirklich immer nur, wie gesagt, Ensemble irgendwo im Hintergrund, hört man nicht wirklich, und aber Hauptrollen eigentlich nicht. Also da vertraue ich dann auch den Leuten von dem Studio, dass sie dann halt wissen, wen sie auf Hauptrollen besetzen und dass es dann wirklich auch okay klingt. Also nicht, dass man dann einen 20-jährigen Typen auf einen 60 Jahre alten Opa da besetzt. Ja. Das wäre noch schöner. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecher schon den einen oder anderen tollen Film oder eine Serie entdeckt, so als Geheimtipp, die du vielleicht vorher nicht gesehen hättest oder so? Ja, Blue Exorcist. Wirklich. Hatte ich halt damals, wie gesagt, nicht auf den Radar gehabt und dann wirklich, als ich dann im Studio stand und den ersten Block aufgenommen habe, die ersten 13 Folgen, hat mich das dann wirklich interessiert und dann wollte ich halt auch wirklich wissen, wie das Ganze dann halt wirklich sich zusammenfügt und wie es dann ausgeht. Und dann habe ich mir halt wirklich am Ende, als das Ganze dann von Kase dann veröffentlicht wurde, habe ich mir dann die 4 Blu-rays geholt und auch den Film, ja. Das fand ich dann ganz cool. Aber ansonsten, ich überlege gerade, noch eine Serie, die mir durch die Synchro und durch meine Arbeiten ans Herz gelegt worden sind? Den Bleach-Film, den zweiten. Aber ansonsten... nö. Ja. Ja. Du sprichst die Hauptrolle in Blue Exorcist. Wie kam es denn dazu und wie gefiel dir die Arbeit und die Serie selbst? Also zur Serie selbst hast du ja schon gesagt, dass sie dir sehr gut gefallen hat, ne? Mhm. Wie ich dazu kam, das fängt immer mit einem Anruf an. Da wirst du dann angefragt, wir würden dich gerne, also jetzt im Fall Blue Exorcist war es erst ein Casting. Und zwar wurde ich da angerufen von dem zuständigen Studio. Und die haben dann halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für ein Casting vorbeizukommen. Es würde da um eine größere Rolle gehen aus einer Animationsserie wieder aus Japan. Dann haben sie mich halt eingeladen. Ich habe zugesagt. Haben mir natürlich nicht im Vorfeld gesagt, um was es sich dreht. Das machen die wenigsten. Als ich dann im Studio ankam, haben sie mir dann erklärt, um was es dann geht. Also kurze Inhaltsangabe zu meiner Rolle. Und dann habe ich auch das erste Bild gesehen und wusste von da an, okay, es handelt sich halt um Blue Exorcist. Kannte ich halt, wie gesagt, vorher nicht. Beim Casting verlief es dann so halt, dass man, ich glaube, das war die Anfangsszene aus der allerersten Episode, wo Rin, glaube ich, im Beistuhl mit seinem Ziehvater oder Onkel, im Beistuhl sitzt, und das waren, glaube ich, die ersten 3 oder 4 Takes musste man machen. Da habe ich auch keine Hilfe, oder man bekommt halt beim Casting generell keine Regieanweisung, weil du sollst ja selber mit dem zufrieden sein. Also mir wurde halt gesagt, okay, sprech so, wie du meinst, dass es okay klingt, und das würden sie dann halt unverfälscht dem Publisher in dem Sinne Kase halt vorspielen, und die würden dann entscheiden. Und dann habe ich halt meine 3, 4 Takes da eingesprochen und bin dann wieder nach Hause, haben dann gesagt, okay, wir melden uns dann wieder, ob ja oder nein. Und ich glaube, nicht mal eine Woche später, 3, 4 Tage, bekam ich dann wieder einen Anruf, dass ich dann die Rolle bekommen habe, also die Zusage von Kase. Also meine Interpretation hat denen wohl am besten gefallen. Ich glaube, das waren ich und noch, ich glaube, 2 oder 3 andere. Ich weiß allerdings nicht, welche Sprecher noch im Pool geworfen worden sind. Und dann hatte ich halt die Rolle und habe mich mega gefreut, dass ich da dann Rin Okumura sprechen darf. War die Arbeit an dem Kinofilm denn eigentlich was Besonderes oder unterscheidet die sich so ein bisschen von diesem Serienalltag? Das läuft quasi genau gleich ab. Also Film war nochmal in dem Sinne halt schön, weil ich dann nochmal angefragt worden bin. Ich wusste nicht, dass es halt einen Film dazu noch später gab. Ich dachte, mit der Serie wäre es halt abgeschlossen. Und dann bekam ich halt wieder einen Anruf, ja, wir brauchen dich nochmal für Rin Okumura, wo ich dachte, hören, gibt's eine 2. Staffel? Nee, aber es gibt ein Movie und da brauchen wir dich wieder. Finde ich halt immer cool, wenn die Serien halt noch ein Movie bekommen oder noch eine 2. Staffel davon gibt. Aber vom Aufnahmetechnischen oder vom Synchronmäßigen gibt's da halt keine großen Unterschiede. Also du bekommst den Anruf, gehst wieder zum Studio, nimmst deine Takes dort auf. Also ein Unterschied ist wirklich von Film zu Serie eigentlich nicht. Auch in Summer Wars, einem meiner persönlichen Lieblingsanime, hast du Takashi Sakuma gesprochen. Gefiel dir denn dein Part und auch der Film? Summer Wars fand ich sehr geil, auch von der Story her mit diesem virtuellen, also mit diesem Social Networks und alles ist vernetzt und so weiter, auch mit der Großfamilie, ja. Fand ich sehr cool, ganz nett, war mal was ganz Neues, also fand ich jetzt nicht so 0815 wie andere Filme. Meine Rolle ist ja jetzt nicht gerade die größte da drin, aber ich fand die sehr cool, also vom besten Freund des Hauptcharakters, weiß gar nicht mehr gerade wie der heißt, wie heißt der nochmal? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, meine Rolle, da hat mir auch super gefallen. Ich fand sein Avatar cool, weil die Leute haben ja dann in ihrem virtuellen Leben diese Avatare, mit denen sie in der virtuellen Welt da sich den anderen zeigen. Und ich war halt so ein komisches Pixelgesicht. Das fand ich ganz süß und witzig. Und von daher, der Typ hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der war cool. Du hattest auch mal eine Vergangenheit auf YouTube. Mit dem Kanal The True Blackie hast du schon früh gemerkt, dass Synchronsprechen etwas für dich ist und das eben auch auf Hobby-Ebene umgesetzt. Hat dir das denn geholfen? Das war quasi halt wirklich mein Einstieg. Also wo andere Leute auf die Schauspielschule gehen und Stimmtraining machen, hat mir das halt wirklich geholfen. Also da habe ich mir quasi selbst mitgeholfen, mir das selbst angeeignet. Wie gesagt, ich bin Quereinsteiger, ich war auf keiner Schauspielschule, wie andere Sprecher zum Beispiel, und kann froh sein, dass ich halt wirklich jetzt bei verschiedenen Projekten von verschiedenen Publishern und so halt mit dabei sein kann und dass die mich auch wirklich buchen, weil da muss ja dann irgendwas hinterstecken. Ansonsten würden sie mich ja nicht engagieren, wenn sie sagen würden, okay, der Typ klingt relativ doof. Und da hat mir das, also von YouTube damals halt, wo ich diese Webcomics synchronisiert habe, da hat mir das sehr geholfen. Also da habe ich mir selber quasi beigebracht, halt die richtige Atmung und Emotionen zu spielen, nicht zu nuscheln, klare Aussprache, Zäsuren zu setzen. Und ja, das hat sich für mich quasi sehr gelohnt und jetzt bin ich Synchronsprecher und Mediensprecher. Was hältst du denn allgemein von Fandubs dann? Es ist immer so eine so eine Sache. Publisher und Tonstudios generell sehen das ja nicht so gerne. Ist ja so eine ganz große Grauzone, Fandubs, Fansynchros. Ich finde, wenn sie gut gemacht sind, schaue ich mir ein paar auf YouTube an, gar keine Frage. Finde ich halt immer klasse, wie sich halt Fans wirklich auch die Mühe machen und selbst kreativ drauf sind, um ihre Lieblingsserie halt mit ihren Stimmen Leben einzuhauchen oder wo es noch keine deutsche Synchro zu gibt. Auf der anderen Seite muss ich halt, kann ich auch die Publisher und die Studios verstehen, gab auch schon mal ein, zwei Sachen, wo sich wirklich die Japaner zu geäußert haben, die fanden das dann auch nicht so ganz prickelnd, wo es halt von Fans halt ihrer Serien, weil die Serien sind für die Japaner ja heilig, die sind ja wirklich ihr Ein und Alles, da geht ja nichts drüber über Anime, wo die halt auch gesagt haben, das gefällt uns nicht und da habe ich dann auch schon mitbekommen, dass das Tonstudio halt dazu, ich sag mal, nicht genötigt, aber gezwungen worden ist, halt wirklich dem Publisher zu sagen, die sollen doch bitte ein Auge drauf werfen, dass es zu dieser Serie XY wirklich wenig Fansynchros im Netz zu finden ist. Und das ist halt, kann ich verstehen. Auf einer Seite finde ich, dass es halt die Serie nochmal pusht. Wenn du zum Beispiel ein Anime, der halt nur in Japan draußen ist und hier noch nicht bekannt ist und wirklich Hardcore-Fans haben den für sich entdeckt und machen dem halt hier ein bisschen durch ihre eigene Version als Fandub halt ein bisschen bekannter, ist es eigentlich auch besser für den Publisher. Er kriegt dadurch, wenn er sich die Lizenz dann holt, auch schon geholt hat, kriegt er natürlich mehrere Interessenten. Andererseits kann ich auch den Publisher verstehen, wenn er sagt, das wollen wir nicht haben, das schadet unserem Image eigentlich wegen dem Finanziellen. Umso mehr es halt im Internet verbreitet ist, umso weniger Absatz bekommen wir, umso weniger Leute kaufen sich das, weil sie schon im Internet in Fansynchro oder schon auf Japanisch gehört haben. Ist halt eine große Grauzone und ich finde, solange es halt wirklich im kleinen Rahmen ist, wenn man es halt nicht groß veröffentlicht oder sogar durch YouTube irgendwie als Partner monetarisiert dann, ne? Damit genau, Geld macht, oder halt damit Geld macht, finde ich halt im kleinen Rahmen ist es okay, aber man sollte damit jetzt halt nicht wirklich den anderen schaden, den Publishern. Vor allen Dingen, man schadet ja nicht nur dem deutschen Markt, sondern auch wirklich den Japanern, weil die dann wirklich keine Lust mehr haben, irgendwie ihre Lizenzen für teures Geld halt wirklich dann nach Deutschland zu verkaufen oder abzugeben, wo dann wirklich halt sich ein Absatzmarkt von gerade mal, weiß ich nicht, 50% nur oder 40% halt dann ergibt, weil die meisten Leute das dann halt schon wirklich im Internet gesaugt haben oder, ja, wo sie dann eh wieder sagen, die deutsche Synchro wird scheiße. In Dance in the Vampire Band sprichst du gemeinsam mit Rieke Werner die Hauptrollen, wie schon damals auf deinem YouTube-Kanal. Das war doch wieder was ganz Besonderes, oder? Ja, da wir relativ viel auch so zusammen zu tun haben, auch bei komischerweise den anderen Serien, die wir synchronisieren, sei es jetzt Blue Exorcist, wo sie Shiemi spricht und so, ist es natürlich immer eine coole Sache, wenn du halt mit Leuten zusammenarbeitest, wo du weißt, was sie drauf haben und wie sie halt drauf sind und was sie können. Das ist halt, das fällt halt einem immer viel leichter halt, dann, wenn man den Dialogpartner schon in dem Projekt halt hören kann. Und ist halt eine tolle Sprecherin und fällt halt dann halt einem immer leichter, dann wirklich da als Co-Partner im Dialog halt immer einzusteigen. Wenn man sich deine bisherigen Rollen so anschaut, merkt man, dass du fast ausschließlich Anime gesprochen hast. Woran könnte das denn liegen? Weil ich wahrscheinlich mit Anime angefangen habe und weil ich da auch ziemlich großer Fan von bin. Ich habe jetzt doch überwiegend halt Anime gesprochen. Es waren jetzt ein paar Computerspiele dabei, letztens auch erster großer Spielfilm mit einem relativ bekannten Schauspieler und ansonsten halt ein paar Nebenrollen in Realfilmen, so B-Movie-Horrorstreifen und so. Ein paar Mal Werbung gesprochen, aber ansonsten wirklich halt übermäßig Anime. Ich glaube wirklich, weil ich damit halt angefangen habe und ich bei den Studios halt bin, die hauptsächlich halt Anime machen und deswegen bleibe ich da wahrscheinlich ein bisschen hängen in der Anime-Sparte. Du hast gesagt, du hast doch schon Werbespots gesprochen. Wenn du für Werbespots gebucht wirst, schaust du dann eigentlich genau an, wofür du wirbst, oder ist dir das relativ egal? Das kriege ich ja vorher gesagt, zum Glück, also wofür der Werbespot ist. Das war halt damals für Mercedes-Benz, war das ein Kinospot. in einigen Bundesländern. Und ja, für Mercedes-Benz spricht man ja gerne. Wenn es jetzt, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn es jetzt für ein Potenzmittel Viagra oder so wäre, hätte ich damit auch kein Problem. Mir würde jetzt nichts einfallen, was jetzt so verwerflich wäre. Gut, Zigaretten, ich glaube, da darf man aber im Fernsehen keine Werbung mehr für machen oder so im Radio, ne? Das wurde ja, glaube ich, damals verboten. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr, ne? Ja, ich weiß noch, als ich ein kleiner Pimp war, da gab es halt wirklich übermäßig Zigarettenwerbung von Marlboro und West und so. Und ich glaube, das wurde ja mittlerweile verboten. Also, ja, würde ich dafür sprechen? Weiß ich nicht. Aber da es eh verboten ist oder es halt diese Art von Werbung nicht mehr gibt. Aber ansonsten würde mir halt nichts Verwerfliches jetzt einfallen, wofür man nicht werben sollte oder werben dürfte in einem Werbespot. Würde mir jetzt nicht so einfallen. Okay. Ist es denn anders, an Videospielen wie zum Beispiel The Witcher zu arbeiten, als an Serien oder Filmen? Ja, da gibt es einen grundlegenden Unterschied, und zwar, dass man kein Bild zu dem Ganzen hat. Also wenn man wirklich Glück hat und das Studio vom Entwickler eines Computerspiels oder Videospiels Bildmaterial bekommen hat, dann sind das in den meisten Fällen höchstens, wenn man wirklich Glück hat, Screenshots, also Standbilder, wo man wirklich quasi halt nur sieht, wie die Person später aussehen wird im Spiel. Aber man hat halt wirklich nichts, worauf man sprechen kann. Also bei Anime und Film hat man natürlich das Bild vor Augen. Man hat das gezeichnete Bild beim Anime oder man hat wirklich den Film und die Schauspieler. Man sieht, worauf man sprechen muss. Man sieht die Lippenbewegung. Und beim Computerspiel ist es halt so, dass du halt auf einem Bildschirm mit schwarzem Hintergrund einfach nur deinen Satz hast, der gerade gesprochen werden soll. Du bekommst halt die Anweisung vom Regisseur, was gerade in der Szene passiert. Zum Beispiel bei The Witcher war es halt so, ja, du sprichst jetzt Goblin XY, du hast gerade gegen den Witcher gekämpft, bist jetzt, liegst auf dem Boden, bist noch nicht tot, röchelst aber vor Schmerzen und der Witcher ist kurz davor, dir den Gnadenstoß zu geben. Und dann musst du halt das spielen und man hat halt kein Bild dazu. Und das ist halt immer ein bisschen schwieriger, da ist man halt wirklich auf den Teil des Regisseurs halt wirklich angewiesen, der einen dann wirklich da ein bisschen reinfriemeln muss und die ganze Situation erklären muss, weil von alleine weißt du halt nicht, was da gerade abgeht, wenn du jetzt gesagt bekommst nur, okay, du bist jetzt gerade ein Paladin des heiligen Lichtes, du triffst die Hauptperson, sprech deinen Satz, und dann weißt du nicht, bist du dem Hauptcharakter gegenüber abfällig, bist du dem freundlich gesinnt, musst du ihn ankacken, weil du Hexer generell nicht magst oder so. Und das ist halt dann wirklich halt schon gut zu wissen, dass der Regisseur dann halt wirklich so viel Material wie nur möglich halt vom Entwickler bekommt, um dir zu sagen, was gerade in der Situation und was da gerade abgeht, damit du es halt auch wirklich richtig spielen kannst. Du hast ja auch schon Regie gemacht. Wie ist das denn so für dich? Ja, es ist halt nicht immer einfach. Das ist halt jetzt noch nicht für irgendwelche großartigen Sachen wie Animes oder so. Das ist halt noch auf YouTube, auf, ich sag mal nicht auf Fanbasis, das geht auch schon ein bisschen in die kommerzielle Richtung, dass ich da von San Francisco, von Mondo Media, die so Webcomics gemacht haben, angefragt worden bin, ob ich nicht Dialogbuch und Regie für ihre Sachen machen könnte, wie zum Beispiel Dick Figures und so. Und habe mir das Ganze dann mal angeschaut, weil ich ja wollte vorher wissen, für was das überhaupt ist. Und ja, das Ganze ist relativ lustig und da sind ein paar coole Sachen bei. Beim Dialogbuch ist es halt, du bekommst das Material, musst natürlich zusehen, das Ganze dann wirklich so zu schreiben, dass es wirklich lippensynchron ist mit den ganzen Zäsuren und so weiter. Du willst natürlich das Original auch nicht verfälschen oder wenn es nicht anders geht, wenn zum Beispiel im Englischen ein Wortwitz vorkommt, den im Deutschen keiner verstehen würde, musst du es halt so gut wie möglich umschreiben können und einen deutschen Wortwitz draus machen, damit wir es auch verstehen, weil man kann halt nicht wirklich immer eins zu eins aus der englischen oder japanischen Sprache halt alles kopieren, das würde halt im Deutschen halt keinen Sinn machen. Generell kann man auch nicht eins zu eins kopieren, weil dann ist es im Englischen viel länger als wie im Deutschen, kürzer im Englischen als im Deutschen. Wenn der Englische irgendwie drei Wörter sagt, brauchen wir da sieben für und dann musst du es halt wirklich kürzen. Aber in dem Sinne noch, dass du es halt nicht verfremdest, den wirklichen Sinn, damit die Kernaussage bleibt. Und ja, und Regie in dem Sinne, auch bei Dick Figures jetzt von Mondo Media, verteile ich dann die Rollen, wo ich dann denke, dass die Leute drauf passen können. Und wenn sie mir dann die Take schicken, ich dann halt dann drüber höre, um zu sagen, wenn da irgendwie noch ein Patzer drin ist oder wenn mir irgendwas nicht von der Emotion her gefällt, dass ich dann sage, okay, den bitte nochmal neu, Take 37, bitte ein bisschen abfälliger, den ein bisschen breiter, lauter. Macht auf jeden Fall auch Spaß, mal die andere Seite auskosten oder arbeiten zu dürfen, also auf der anderen Seite von der Sprecherkabine als Regie oder als Dialogbuchschreiber. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Bevorzugst du denn O-Ton oder auch die Synchro? Ich muss sagen, Bei vielen Serien heutzutage finde ich die deutsche Synchro eigentlich sehr gelungen. Und wenn wir schon den Luxus haben, dass wir das bekommen, schaue ich es auch gerne im Deutschen an. Also wie jetzt gerade gesagt, Dexter finde ich im O-Ton auch sehr genial. Ich habe damals die ersten beiden Episoden, die ersten zwei Staffeln im O-Ton gehört. Fand ich cool. Aber die deutsche Synchro, wie gesagt, hat mir auch super zugesagt. Und wenn ich das schon bekomme, dann auf DVD und Blu-ray, dann warum sollte ich dann halt nicht die deutsche Synchro würdigen und das dann auf Deutsch gucken. Auch Serien wie jetzt zum Beispiel Game of Thrones finde ich halt auch, die deutsche Synchro finde ich super gelungen, oder Walking Dead. Das sind halt ein paar der Serien, wo ich die deutsche Synchro halt wirklich nur loben kann und beide Daumen hoch. Finde ich auch. Also Game of Thrones finde ich auch sehr, sehr gelungen. Ja, das stimmt. War bestimmt auch nicht ganz so einfach. Genau, vor allen Dingen, weil ich da mitbekommen habe, dass die immer unter Zeitdruck arbeiten müssen. Ja, dass immer auch fast simultan rauskommt. Okay, jetzt bei der neuesten Staffel, bei der vierten nicht, aber bei der dritten hatten sie wohl so Druck irgendwie, dass eine Episode immer innerhalb von 2 Tagen fertig sein musste. Also da mussten die Sprecher wohl wirklich so rangekarrt worden sein, dass das Ganze dann wirklich zeitnah fertig wird, weil die auch das Material immer so spät bekommen haben. Ja. Allerdings, ich weiß es nicht genau, aber so was ich gehört habe, sollen die da wohl ziemlich Druck gehabt haben. Das ist natürlich dann auch für alle Beteiligten dann immer ein bisschen stressig. Aber haben sie gut gemeistert und Endresultat kann man sich geben und kann man sich anhören. Gibt es bei dir denn Rollenangebote, bei denen du nervös bist, also so dem Original gerecht zu werden oder so? Das war damals die Anfänge. 2006, 2007, als ich noch relativ frisch in der Branche war und dann wirklich halt die ersten paar Rollen, wo das Original dann war und du dir denkst, okay, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung, oh mein Gott, wie mache ich das jetzt? Aber das hat sich mittlerweile, das hat sich im ersten Jahr halt so gelegt, dass du da wirklich Routine reinbekommst und jetzt bin ich da auch gar nicht mehr nervös. Also damals das erste Jahr, wenn du einen Anruf bekommen hast und du wurdest gebucht, dann warst du halt immer ein bisschen nervös und so, oh mein Gott, hoffentlich mache ich das gut und bitte, bitte, bitte, bitte keine bösen Blicke. Und ja, halt schnell wieder raus und hoffentlich loben sie dich und hoffentlich sind die Fans auch zufrieden mit dir. Aber das Ganze hat sich dann wirklich nach 1-2 Jahren halt so gelegt. Jetzt gehst du da mit so einer Routine hin halt, weil du auch wirklich halt Spaß an der Sache haben musst. Wenn du halt immer dann wirklich dann schon ins Studio gehst mit schlotternden Knien und dir immer denkst, oh mein Gott, hoffentlich mache ich das gut, dann wird das Endresultat auch, glaube ich, nicht so toll, als wenn du da wirklich mit voll Enthusiasmus und Elan dran gehst. Kannst du denn deine eigene Stimme ausblenden, wenn du dir was anschaust, bei dem du selbst mitgesprochen hast? Alleine geht das relativ gut, wenn ich mir alleine irgendwie eine Serie oder irgendwas angucke, wo ich mitgesprochen habe. Wenn es mit mehreren dann ist, wenn Freunde oder so halt auch die Serie oder meine Episode gucken wollen, dann geht's natürlich nicht, weil sie sich natürlich immer auf deine Stimme fixieren und oh, den hast du jetzt gesprochen. Das war halt bei Blue Exorcist, hatte ich 2 Kumpels bei mir, die es unbedingt halt gucken wollten und die waren halt so auf meine Rolle fixiert, jedes Mal, wenn ich als Rinder auf dem Bildschirm erschienen bin. Boah, das hast du gerade gesprochen, wo ich mir denke, ja, Leute, das ist doch meine Rolle und dann kann man es natürlich nicht ausblenden, aber alleine klappt das eigentlich schon relativ gut. Dann höre ich halt wirklich auch das Gesamtresultat, weil ich aber auch bei Blue Exorcist ja wirklich gespannt war, was die anderen halt so gesprochen haben. Weil du selber, wenn du im Studio stehst, nimmst du ja quasi nur deine Parts auf, wo deine Rolle drin vorkommt. Und wenn deine Rolle nur 7 Minuten in einer Episode ausmachst, fehlen dir natürlich die anderen 15 Minuten von all den anderen Charakteren. Und da bin ich dann halt immer relativ gespannt drauf, wie die anderen sich denn so geschlagen haben und wie das Gesamtpaket sich dann später anhört. Was machst du denn neben dem Beruf am liebsten? Neben dem Beruf am liebsten? Also ich bin ja nicht nur hauptberuflich Synchronsprecher, ich habe ja eigentlich eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, arbeite auch nebenbei im Büro, also ich bin jetzt nicht so weit schon, dass ich alleine vom Synchronsprechen leben kann. Ja. Ja, verdiene mir halt nebenbei als Synchronsprecher und Mediensprecher halt mein Geld, bin aber gelernter Bürokaufmann. Ja, meinst du jetzt auch hobbymäßig, ja, was ich so daneben mache? Also hobbymäßig, ich bin ein absoluter Videospiel- und Computerspiel-Freak, Nerd, zocken gehört für mich zum Alltag. ja, was mache ich noch? Generell Medien, ich verschlinge ja wirklich Serien und Filme, bin da wirklich so ein Hardcore-Medien-Fuzzi und so weiter, also alles, was mit Medien zu tun hat, sauge ich ja in mich auf wie so ein Schwamm, der alle Informationen in sich einsaugen muss. Ja, das macht eigentlich einen Großteil meines Alltags halt aus. Also wenn ich Zeit finde, abseits vom Beruf, Büro und Studio, schalte ich halt eigentlich generell eine Serie ein, um mich dann wirklich halt abzulenken oder mit Freunden irgendwas daddeln an der Playsee oder am PC online. Also das, ja, das macht einen Großteil von meinem Alltag halt aus. Okay. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, mal Synchronsprecher zu werden? Ja, da kann ich nur sagen, also wenn du nicht wirklich gerade als Quereinsteiger, wie ich das Glück hatte, da wirklich genommen wirst, dann hilft Wirklich, also der beste Weg, an Synchronsprechen dranzukommen, ist wirklich eine Schauspielschule. Kriegst du auch, glaube ich, von jedem anderen Sprecher zu hören oder Schauspieler, dass die dann wirklich auch in die Synchronsparte gekommen sind. Also wirklich Schauspielschule, dass man da sich mal schlau macht, wo es Schauspielschulen gibt, welche Schauspielschulen es gibt. Da mal sich Flyer, Informationen auf den Webseiten holen und da dann mal wirklich einsteigen, mitmachen. Weil als Quereinsteiger ist es halt wirklich schwer. Du musst wirklich schon relativ viel Glück haben oder reingeboren werden. Wie gesagt, wenn du halt einen Onkel, eine Tante oder einen Vater in der irgendwo hast oder generell in der Familie einen Bruder, der schon im Synchron spricht und der dich da mal mitnimmt und du dann auch entdeckt wirst, wie es bei einigen Sprechern ja so ist. Da hat man relativ, ich sag mal, geringe Chancen bis wirklich keine Chance, da ranzukommen. Oder halt auf Cons an Synchron-Workshops mitzumachen, weil man weiß ja nie, wer dann in der hintersten Reihe sitzt, wie bei mir. Kann ja auch mal passieren. Aber wie gesagt, entweder relativ sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Glück haben oder Schauspielschule machen. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ja, positive und negative Sachen. Also im Bereich des Anime. Ich finde es toll, dass alle so engagiert halt bei der Sache sind, dass sich halt wirklich alle kreativ beteiligen, Vorschläge geben, was auch Lizenzen angeht, welche Serien Leute haben möchten und dass die den Publisher unter die Arme greifen damit. Auf der anderen Seite, wie halt schon gesagt, dieses schwarze Schaf Synchro, dass da halt wirklich viele Leute halt wirklich so harsch dran gehen. Und wirklich von der Materie vielleicht nur 20% wissen, also was hinter den Fassaden von einem Studio abgeht. Die wissen oft gar nicht halt, wie viel Arbeit und wie viel Enthusiasmus da drin steckt, um sowas wirklich zu ermöglichen. Alleine schon vom Publisher die Lizenz erstmal zu kaufen, was da für Kosten entstehen und was für Vorgaben die von den Japanern bekommen, wie zum Beispiel irgendwelche Cover-Designs und so weiter. Da kenne ich auch ein paar Geschichten, dass zum Beispiel, ich glaube, von Sword Art Online war es irgendwie, dass die ein Cover irgendwie designt haben, glaube ich, und dass das von den Japanern nicht abgesegnet worden ist, weil es ihnen nicht gefallen hat. Dann musste der Schriftzug geändert werden. Da sind die ziemlich pingelig, die Japaner. Und da kann ich mir vorstellen, halt, dass das auch wirklich dann stressig ist für die Publisher, dann wirklich erstmal alles zu ändern, dem gerecht zu werden. Und dann kommt es zur Synchro. Und dann macht man sich schon die Mühe, wirklich bei uns viele Sprecher zu engagieren und nicht wirklich, weiß ich nicht, einen Sprecher für drei Rollen in einer Serie zu besetzen. Und es ist dann halt immer traurig. Ich finde es halt immer schade, dann, wie schon angesprochen, dann immer zu hören von einem einminütigen Clip oder wenn man drei Sätze gerade gehört hat, eine ganze Serie, die wirklich 26 Folgen umfasst, dann wirklich zu verurteilen und zu sagen, die Synchro ist scheiße und dann manchmal auch wirklich halt beleidigend zu werden, weil man muss halt denken, dass wir sind auch nur Menschen. Wir versuchen halt wirklich unseren Job halt wirklich gut zu machen. Wir versuchen dem gerecht zu werden, dem O-Ton nahe zu kommen, was natürlich manchmal halt wirklich nicht geht, weil es halt die Sprachbarriere nicht zulässt oder weil es halt im Deutschen halt nicht portierbar ist. Und das finde ich, machen wir halt extrem gut in der deutschen Synchronbranche. Aber das sieht man, das bekommt man halt nicht mit, wenn man halt wirklich nur Fan ist, wirklich ein Hardcore-Fan einer Serie ist, dann kommt natürlich, finde ich, gar nichts halt ans Original dran. Wenn du jetzt ein Hardcore-Fan von irgendeiner Serie XY bist und die wird lizenziert, dann weiß ich nicht, dann sagst du von vornherein natürlich, okay, die deutsche Synchro wird so blamabel und ich höre eh nichts anderes als O-Ton. Und das finde ich halt schade. Man sollte der deutschen Synchro wirklich Chance geben, wirklich da mal reinschauen, ein, zwei Episoden. Wenn man auch sagt, man hat das Geld dafür nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten auf legalen Wege, sich da mal reinzuhören. Sei es die ganzen Streaming-Portale wie Anime on Demand. Da kostet, glaube ich, eine Episode 1 Euro, glaube ich, oder so, Eben. wenn man es für einen Tag haben will. Und ich finde, 1 Euro kann man haben. Dann oder man kann sich 5 Episoden holen und spart sich dann einmal eine Schachtel Zigaretten, die auch 5 Euro kostet. Oder man geht halt einmal weniger zu McDonald's und holt sich keinen Hamburger und schaut sich mal eine deutsche Anime-Serie an und gibt der Synchro eine Chance. Und danach kann man immer noch sagen, nee, gefällt mir nicht. Und dann kann man es ja auch auf Original im O-Ton hören. Weil den O-Ton nehmen wir euch ja quasi auch nicht weg. Weil man hat ja immer noch quasi die Freiheit, in meisten Fällen auf einer DVD und Blu-ray dann den O-Ton zu hören. Man muss ja, also man wird ja quasi nicht gezwungen, unsere Synchro zu hören, die deutschen Stimmen zu hören. Und das finde ich dann halt immer schade, wenn man sagt, nee, will ich dann nicht haben, die Serie. Ich habe es eh schon geguckt auf illegalen Wege im Internet. Und das finde ich halt schade. Da sollte noch ein bisschen, ja, da solltet ihr euch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen und vielleicht mal ein bisschen mehr halt wirklich halt reinfuchsen, was das Ganze für eine Arbeit ist und dass wir das halt quasi auch wirklich für euch tun und dass wir ja wollen, dass es halt gut klingt. Genau so ist es. Ja. Unterstütze ich, unterschreibe ich die Aussage. Ich finde, einigen fehlt da auch so ein bisschen das Schamgefühl, einfach zu sagen, ich kaufe mir das Ding jetzt nicht, nö, ich bin einfach dreist, ich habe keine Kohle oder was, ich ziehe mir das jetzt einfach aus dem Internet und fertig, da bin ich genauso glücklich oder so. Das finde ich immer ein bisschen, also sehr dreist. Vor allem, weil sich die Publisher ja auch eben mittlerweile auch viele Gedanken machen, eben zu sagen, okay, wir bieten für kleines Geld halt dann mal eine Episode an oder so, oder ihr könnt euch das Komplettpaket kaufen oder so, wie du schon gesagt hast. Also die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt, wenn jetzt einer sagen will, ach, ich brauche das nicht in meiner Sammlung unbedingt stehen haben oder so. Ja? Genau, ich finde es auch vollkommen legitim zu sagen nach einer Episode, die sind gerade mir nicht gefallen, ist nichts für mich, aber man kann sich die Serie ja quasi halt trotzdem zulegen, im O-Ton schauen. Wie gesagt, es wird keinem aufgezwungen, unsere deutschen Stimmen zu hören. Und ja, man soll halt auch immer ein bisschen konstruktive Kritik halt geben, weil ein Sprecher generell, also ich jetzt zum Beispiel, ich fuchse mich natürlich auch ein bisschen über Facebook und lese natürlich, bin gespannt, was halten jetzt Leute von meiner Interpretation von Rin oder, weiß ich nicht, aus Bleach, aus Toshiro Tsugaya oder Dance in the Vampire Band. Und wenn man dann halt nur liest, ja, die deutsche Stimme ist scheiße, dann kann ich da nicht wirklich ein Fazit draus ziehen. Warum ist sie scheiße in deinen Augen, in deinen Ohren? Was habe ich quasi nicht richtig gemacht? Und da fehlt mir halt dann zu sagen, in dann halt konstruktive Kritik irgendwie, ja, die Stimme klingt halt nicht tief genug oder kratzig oder sie sollte gelangweilter klingen. Das würde ich halt alles nur verstehen, aber am meisten findest du ja irgendwelche Sätze einfach nur, die Stimme ist scheiße, oder das finde ich halt ein bisschen schade, dass da relativ wenig konstruktive Kritik halt kommt, mit der man halt auch dann wirklich arbeiten kann oder mit der dann die Leute halt arbeiten können, die dann halt sehen, okay, da war unsere Sprecherauswahl halt jetzt nicht so optimal für. Schauen wir mal beim nächsten Mal, ob wir da nicht, weiß ich nicht, jemand anders dann für auf diese Art von Rollen halt besetzen können. Das fehlt dann halt immer so ein bisschen, weil nur zu sagen, die Stimme ist kacke, die Stimme ist scheiße, bringt halt keinem wirklich was. Das ist richtig. Und damit wären wir auch schon am Ende angelangt des Interviews. Ich hoffe, es waren ein paar Fragen dabei und du hast Spaß dabei. Und, ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und natürlich... Ihr Leute da draußen, wieder viel kommentieren und ja, bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich darüber freuen und ich bedanke mich nochmal bei dir, Dennis, dass du dir Zeit genommen hast und dabei warst. Ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte, dass du mich eingeladen hast, war auf jeden Fall cool. Und Leute, ne, kaufen, unterstützt die Anime-Szene, umso besser wird's. So ist es. Damit sagen wir dann für diese Ausgabe, tschüss. Bye, bye.